Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 458 an Goethe, Jena, den 8. Mai 1798. Ich habe es bei dem gestrigen unsichern Wetter gewagt, meinen Auszug in den Garten zu halten, und es ist mir nach Wunsch gelungen. Nun sitze ich endlich wieder hier in meinem ländlichen Eigentum. Die Besucher haben sich aber zufällig so gehäuft, dass ich in diesen 2 Tagen mehr Geräusch erfahren habe als den ganzen Winter. Einen darunter, einen Josef von Retzer aus Wien, haben Sie vielleicht auch gesehen, denn er ist nach Weimar gereist, ein klägliches Subjekt, das aber durch die Erinnerung an ein bereits vergessenes Zeitalter einigermaßen merkwürdig wird. Einen Herrn Professor Morgenstern aus Halle, der neulich hier war, haben Sie bei sich gehabt, wie mir meine Frau sagt. Dies ist eine Woltmann-ähnliche Natur, auch so kokett und elegant in seinen Begriffen, und der die philosophisch-kritische Kurrentmünze ganz gut innehat. Ein gewisser Eschen, ein Schüler von Voss, den dieser voriges Jahr an mich empfohlen, ist seinem alten Abgott und Lehrer ganz untreu geworden und findet jetzt sehr viel an ihm zu tadeln. Das schlägerliche Haus hat diesen jungen Herrn in die Mache genommen und ihn Vossen entführt. Ich fürchte, dass er sich bei seiner Glaubensveränderung schlecht verbessert hat. Voss hat im Sinn, seiner Luise neue Idyllen anzureihen. Er scheint diesen Stoff auch für einen Faden ohne Ende zu halten. Dazu möchte aber auch eine Imagination gehören, die kein Ende nimmt. Ich gratuliere Ihnen zu dem fortgerückten Faust. Sobald Sie bei diesem Stoff nur erst bestimmt wissen, was noch daran zu tun ist, so ist er so gut als gemacht. Denn mir schien immer das Unbegrenzbare das Schwierigste dabei zu sein. Ihre neuliche Bemerkung, dass die Ausführung einiger tragischen Szenen in Prosa so gewaltsam angreifend ausgefallen, bestätigt eine ältere Erfahrung, die Sie bei der Marianne im Meister gemacht haben, wo gleichfalls der pure Realism in einer pathetischen Situation so heftig wirkt und einen nicht poetischen Ernst hervorbringt. Denn nach meinen Begriffen gehört es zum Wesen der Poesie, dass in ihr Ernst und Spiel immer verbunden seien. Leben Sie recht wohl, ich freue mich nicht wenig auf Ihr Hiersein, wo hoffe ich vieles zur Sprache kommen und sich weiterentwickeln soll. Meine Frau grüßt Sie bestens. SCH